Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Meine Damen und Herren, hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 14. Januar 2017. 16 hätte ich fast gesagt. Ich begrüße Sie zur zweiten Sendung im neuen Jahr. Wir wollen Ihnen auch heute wieder die Welt so darstellen, wie sie ist. Und wie sie weitergeht und wie sie vielleicht immer war. Als Tragödie und als Komödie, als Farce und als bitteren Ernst, als Paradies und als Hölle. Als Original und als Fälschung, als wissenschaftliches Phänomen und als abergläubischen Hokuspokus. Als Hochkultur und Schmierenkomödie, als ferne Zukunftsmusik und als direkte, nahe Vergangenheitsbewältigung. Die Welt als der Zeit voraus und als weit hinter dem Mond. Alles dies und doch nichts davon und noch viel mehr. Willkommen im Niemandsland. Thank you. ein sonniger und sehr kühler Vormittag hier im Zentrum von Barcelona. Kurz nach 10, um die 8, 9 Grad. Das ist ungewöhnlich kalt für einen Winter. Für einen der modernen Winter, die keine Winter mehr sind, das wollte ich sagen. Wir freuen uns, dass Sie sich heute wieder dazugeschaltet haben, uns zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt wieder eine Menge an Informationen, an Musik, an kritischen Analysen und an Betrachtungen zum Zeitgeschehen. Auf dem Redaktionstisch liegt die neue Ausgabe der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus. Die erscheint jetzt nicht mehr alle 2 Monate, sondern im Quartal. Das erste Quartal 2017 liegt hier vor mir. Und das Titelthema heißt Rechte Töne. Da geht es unter anderem um die Musik der neuen Rechten. Da schreibt Frau Susan Witt-Stahl im Vorwort zur Ausgabe: Die Popularität von Phänomenen wie Pro-Pegida-Hip-Hop, Rock Against Communism, die Bewegung erlebt ihren zweiten Frühling, und National Socialist Black Metal ist ein Anzeichen dafür, dass der große Traum der Rechten, kulturelle Hegemonie zu erlangen, eines Tages Realität werden könnte. Immer davon ausgehend, dass im Kulturbetrieb immer noch eine Art linke Hoheit und Hegemonie vorherrschend ist oder sei. Seit Beginn der weltweiten Wirtschaftskrise, fährt Frau Susan Witt-Stahl fort, werden das Lösungsmodell Krieg, Entdemokratisierung und Durchsetzung autoritärer Regime, auch Regime Changes genannt, angewendet. Selbst die brutalste Form bürgerlicher Herrschaft scheint wieder eine Option zu sein. Der Faschismus hat gezeigt, wie man den Terror institutionalisiert, um das kapitalistische System zu retten. Das schrieb Herbert Marcuse 1973 angesichts der zahlreichen von den USA installierten Militärjuntas in Südamerika und der gewaltsamen Transformation Chiles zum Testlabor des totalen Marktes. Eine aus guten Gründen unterschlagene Wahrheit. Der Neoliberalismus ist nicht gewählt worden. Er wurde an die Regierung geputscht. Marcuses Analysen sind bedrückend aktuell. Warnte er doch davor, sich blind darauf zu verlassen, dass die allgemeine Verblendung nie stark genug werden kann, um den Faschismus durch demokratische Wahlen an die Macht zu bringen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen im US-Präsidentschaftswahlkampf zwischen einer von Wall Street, Rüstungsindustrie und saudi-arabischen IS-Unterstützern gesponserten Neokon-Kriegstreiberin mit dem Potenzial, einen dritten Weltkrieg anzuzetteln, und einem größenwahnsinnigen Oligarchen, der die Sozial-, Umwelt- und Emanzipationspolitik ins Postkutschenzeitalter zurückkapitulieren möchte, hat deutlich gemacht: Nichts ist unmöglich. Entsprechend entdeckt die Kulturindustrie ihre Möglichkeiten, sei es die sukzessive Aufweichung der noch nie besonders klaren Grenzen nach rechts. Oder die Zurichtung des Antifaschismus zur Marke, wie sie von Labels und Bands aus dem Subkulturmilieu unter anderem durch Kooperation mit der Modebranche betrieben wird. Überall profitiert die Unterhaltungsindustrie von der allgemeinen Verunsicherung und Verwirrung in der Gesellschaft, vor allem von der Invalidität der Linken. Natürlich auch in der genuin rechts angesiedelten und zunehmend rabiat agierenden bürgerlichen Mitte. Karrierebewusste Mainstream-Musikanten posieren vor Bundeswehrpanzern, unter anderem für völkerrechtswidrige Militärinterventionen und für Militärinterventionen tauglichem Gerät, oder profitieren sich als Jubelperser der Agenda 2010. Es ist alles so getrieben von Angst, echauffiert sich Punkrocker Bela B., der sich für einen sympathischen Millionär hält. über den wachsenden Unmut der Bevölkerung. Uns geht's total gut in diesem Land. Wir haben die geringste Arbeitslosenzahl seit der Wende. Mit derartiger Ignoranz der Macht wird nolens volens der Harmoniegesang zu den rechten Tönen derer angestimmt, die ganz genau wissen, was sie wollen, und den vielen Millionen, die durch die neoliberale Umverteilung von unten nach oben in die Armut gestürzt werden, zum Ausdruck, aber keineswegs zu ihrem Recht verhelfen wollen. Die Zeichen stehen günstig. Die Linke sei auf theoretischer und intellektueller Ebene weit zurückgefallen und hat weitgehend ihre eigenen Ideale verraten, frohlockte unlängst ein führendes Organ der neuen Rechten. Die Sängerin der völkischen Frauenband Les Brigandes aus Frankreich, Les Brigandes, haben längst verstanden, dass diese Diagnose nicht abwegig ist. Diese Geste fordern sie mit einem nonchalanten Lächeln unausgesprochen, aber eindeutig zum Tabubruch auf. Warum eigentlich nicht mal wieder den rechten Arm heben? Ja, geht's noch? Frau Susanne Wittstahl beendet ihre Einleitung mit den Worten: Liebe Leser, lassen Sie uns mit einer Gegenkultur antworten. Und das sage ich auch, liebe Hörer. Eine Gegenkultur, die nicht das kleinere Übel predigt, sondern den längst fälligen Wiederaufbau einer schlagkräftigen Fundamentalopposition vorantreibt und die das Credo aller Antifaschisten wieder Praxis werden lässt. No pasaran. Ich bin ein Rosenkranz. Dankeschön. Karl Kahn mit Gitarre. Brad Rice, gut. Esteu escoltant Niemands Land, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemands Land Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. 19. Teil. Der Zusammenbruch in Aragonien und die Bombardierung Barcelonas. Am 9. März 1938 beginnt General Franco eine neue Offensive in Aragonien. Die Passionaria schreibt darüber: Am 9. März 1938 setzte der Feind an der Ostfront mit aller Macht zu einer Generaloffensive an. Es gelang ihm, die republikanischen Linien zu durchbrechen und einen Teil der Einheiten in diesem Abschnitt aufzureiben. Die Volksarmee sah sich zum Rückzug genötigt, aber nicht die Kämpfer waren dafür verantwortlich, sondern die Leute im Verteidigungsministerium, die entgegen jeder Logik und allen Lehren der Kriegskunst gehandelt hatten. Dieser Rückzug führte dazu, dass die defätistischen Strömungen, von denen selbst Regierungsmitglieder ergriffen wurden, nun einen äußerst gefährlichen Charakter annahmen. In der katalanischen Hauptstadt kursierten bereits Gerüchte über eine bevorstehende Kapitulation. Die Äußerungen der Passionaria sind nach Meinung vieler Historiker agitatorisch. Wer die Verhältnisse kennt, wird zwischen den Zeilen ihren Streit mit dem damaligen Kriegsminister Prieto herauslesen können. Prieto war es gelungen, die wachsenden kommunistischen Einflüsse im Heer weitgehend auszuschalten. An dem Verlust von fast ganz Aragonien trifft ihn wohl kaum eine Schuld. Die Überlegenheit der Franco-Truppen, die nun auch die italienischen Brigaden, die an der Nordfront frei geworden sind, herangeführt haben, ist nun einfach überwältigend. Am 16. März 1938 erfolgt ein furchtbarer Luftangriff von Heinkel-Seeflugzeugen und italienischen Maschinen auf Barcelona. Der deutsche Botschafter bei Franco, Eberhard von Storer, der Nachfolger Vaupels, notiert: Furchtbare Wirkung! Alle Teile der Stadt sind betroffen. Keine Spur von einem Zielen auf militärische Objekte. Alle 3 Stunden bis zum Nachmittag des 18. März 1938 erfolgt ein neuer Angriff. Die Zahl der Toten beträgt schließlich 1300, die der Verwundeten 2000. Der Befehl zu diesen Einsätzen soll ohne Wissen von Franco von Mussolini selbst gegeben worden sein. Der Duce äußert seine Genugtuung darüber, Zitat: Dass die Italiener einmal zur Abwechslung die Welt durch ihren Angriffsgeist in Schrecken versetzen, statt sie immer nur mit ihrem lauten Spiel zu amüsieren. Constancia de la Mora erzählt über die Nächte und Tage in Barcelona. Die Verluste setzt sie vielleicht zu hoch an. Vom Abend des 15. März 1938 bis zum Nachmittag des 18. flogen italienisch-deutsche Geschwader über die Stadt und luden mit entsetzlicher Pünktlichkeit alle 2,5 Stunden den Tod und das Verderben ab. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Als das Bombardement des ersten Abends vorbei war, kehrten wir im Dunkeln nach Hause zurück. Das Krachen der Explosionen, das Echo der entschlossenen Worte der Demonstranten noch in den Ohren. Ignacio war von der Front zurückgekommen und erwartete mich, ungeduldig, in Furcht, dass mir etwas zugestoßen sei. Den nächsten Morgen musste er schon wieder fort, und ich war froh, dass er in jenen Tagen nicht in Barcelona zu sein brauchte. Er hätte das Schauspiel nicht ertragen können. Die ununterbrochenen Angriffe auf die wehrlose Stadt, keine Jäger, die sich in der Luft den feindlichen Bombern entgegengeworfen hätten, wenig Flak und die wenige noch mit weniger Munition. Unsere Luftwaffe, und wir hatten so wenige Flugzeuge, war an der Ostfront und wurde dort gebraucht, um den feindlichen Vormarsch aufzuhalten und den Rückzug unserer Truppen zu decken. Niemandem wäre es eingefallen, dass sie nach Barcelona überführt werden müsste, aber für Ignacio hätte dieses Zeugnis seiner Ohnmacht eine schreckliche Qual bedeutet, Oberkommandierender einer Luftwaffe zu sein, die nicht in der Lage war, das Leben von Frauen und Kindern zu verteidigen und unfähig, die Mütter vor Schmerzen zu bewahren, die angesichts ihrer von Bomben zerrissenen Kinder wahnsinnig wurden. Ich erinnere mich jener Tage sehr genau, schreibt Constanza de la Mora in ihren Memoiren. Es wäre mir lieber, ich täte es nicht. Barcelona hatte damals an die 2 Millionen Einwohner. Die meisten lebten zusammengedrängt in Mietskasernen der Außenviertel, die früher Vororte gewesen waren, jetzt aber wegen des schnellen Anwachsens der Bevölkerung in die Stadt eingemeindet waren. Alle 2,5 Stunden überflogen die feindlichen Maschinen die Stadt. Alle 2,5 Stunden heulten die Sirenen, sausten die Ambulanzen und die Feuerwehrleute durch die Straßen. In den Fabriken, in den Werkstätten, in den Büros, in ihren Wohnungen, in den Krankenhäusern und Schulen richteten sich alle 2,5 Stunden Männer, Frauen und Kinder auf und sahen einander an, ohne zu wissen, was sie tun sollten. »Wo sollen wir noch hin?«, fragten sie. »Wird nicht diese Bombe uns erschlagen?« Am 2. Tag wurden mehr als 1.000 Opfer begraben, am 3. Tag waren es über 2.000. 2.000 Tote, Tausende von Verwundeten, die vor Schmerzen schrien. Ein Bein, ein Kinderbeinchen nur in einer Blutlache. Es gab keinen Schutz. Nirgends konnte man sich verbergen, kein Schutzkeller, der nicht zum Grab wurde. Am Tag war es entsetzlich. Nachts war es die Hölle auf Erden. Beim Dunkelwerden wanderten die Bewohner Barcelonas aus, zu Fuß, schleppenden Schritts, mit Decken oder einem Schlafsack hinaus zu den Hügeln, die die Stadt umgaben. Den nächsten Tag ging die Arbeit weiter und die Männer brauchten Schlaf. Es gab keinen Schlaf. Am 3. Tag waren wir wahnsinnig vor Schlaflosigkeit, nervös vor Erschöpfung, beherrscht nur von der fixen Idee, schlafen, nichts als schlafen. Aber die Stadt sollte nicht schlafen. Man legte sich hin. Man lag ruhig, steif, die Augen voll von Tränen und Schwäche. Endlich fiel man in einen schweren, bleiernen Schlaf und schreckte angstvoll wieder auf. Alles ist still. Wie spät ist es? Man steckt ein Streichholz an, sieht nach der Uhr. Der Schlaf hat erst 20 Minuten gedauert. Man hat Zeit, noch ein bisschen zu schlafen bis zum nächsten Angriff. Man liegt wieder reglos im Bett, aber es ist unmöglich zu schlafen. Nach 1 Stunde Qual versinkt alles. Und 10 Minuten später krachen die grässlichen Bomben ein paar Häuser weiter. Und wieder, bis man es vorzieht, aufzustehen und auf die Straße zu gehen, wie die anderen, zittern vor Kälte, vor Angst und vor Müdigkeit. Das waren die Luftangriffe auf Barcelona. Militärspezialisten schrieben in trockenen Berichten: Der spanische Krieg hat gezeigt, dass die Zivilbevölkerung durch Luftkriege nicht demoralisiert werden kann. Das 3-tägige Bombardement auf Barcelona war ein Fehlschlag und beweist das eben Gesagte. Die Zivilbevölkerung reagierte darauf mit noch größerer Entschlossenheit, den Krieg fortzusetzen. Es stimmte, Barcelona litt in jenen Tagen, wie keine andere Stadt in der Geschichte der Welt vorher gelitten hatte. Und trotzdem konnten die Faschisten unsere Moral nicht zerstören, unseren Geist nicht brechen. Alfred Kantorowitsch, der sich in diesen Märztagen des Jahres 1938 vor seiner Rückkehr nach Frankreich in Barcelona aufhält, berichtet, dass nach den mörderischen Bombenangriffen viele Menschen der Ansicht waren, der Krieg könne nicht mehr lange dauern. Der bekannte englische Journalist und Militärsachverständige Sefton Delmer bringt seine Frau von Barcelona aus vorsorglich an die französische Grenze. Bei seiner Rückkehr in die Stadt erzählt er, dass an den Grenzübergängen Dutzende von Journalisten auf die Flucht der republikanischen Regierungsmitglieder warten. Aber viele Journalisten harren in der katalanischen Hauptstadt aus, wie Constanza de la Mora bezeugt. Die Luftangriffe liefern Schlagzeilen. Frau Mora notiert: Meine Journalisten verhielten sich in jenen sehr schwierigen Tagen recht ordentlich. Mehrere Gesandtschaften hatten ihren Staatsangehörigen Schutz in Caldetas angeboten, wohin die meisten diplomatischen Vertretungen schon vor einiger Zeit übergesiedelt waren. Dort, 40 Kilometer von Barcelona, konnte man sich das Krachen der Explosionen in voller Ruhe anhören. Aber die Korrespondenten der ausländischen Presse waren gehalten, in der Stadt zu bleiben. Das war kein Bombardement wie die anderen, gewöhnlichen, denen nur auf der letzten Seite der Zeitung ein paar Zeilen eingeräumt wurden. Dies gab Nachrichten, die die große Presse nicht unterdrücken konnte, auch wenn die Opfer nur spanische Republikaner waren. Das Hotel Majestic, wo fast alle ausländischen Journalisten wohnten, konnte kaum ein sicherer Aufenthalt genannt werden. Das Hotel Ritz war schon am ersten Tag, am 15. März, von einer Bombe getroffen worden. Sie hatte den Ballsaal zerstört. An diesem Tag beschränken die Faschisten ihre Angriffe nicht auf den Hafen und die dicht bevölkerten, ärmlichen Stadtteile, wie etwa Barceloneta, das nur noch ein Schutthaufen war. Sie flogen vielmehr über die Stadt hinweg und warfen irgendwo Bomben ab, gleichgültig, ob sie nun die eleganten oder die armen Viertel trafen. Die Republikaner befinden sich in Aragonien überall auf dem Rückzug. Zwar erreichen von Frankreich aus zwischen April und Mai 1938 25.000 Tonnen Kriegsmaterial die republikanischen Armeen, aber zu diesem Zeitpunkt ist der Zusammenbruch nicht mehr aufzuhalten. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Venga, vaya, señora. ¿Qué gritan? Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2017. Schüsse reißen die Luft. Größe, als ob nichts geschieht. Und ich schaue, will auf ihre Seite. Oh, wir können sie schlagen. Für alle Zeiten, dann sind wir Helden. Nur diesen Tag. Dann sind wir Helden. Dann sind wir Helden. Dann sind wir Helden. Nur diesen Tag. Dann sind wir Helden. Mittlerweile 22:30 durch und Werner ist auch eingetrudelt ins neue Jahr, ins Niemandslandstudio. Wir haben uns jetzt fast einen Monat nicht gesehen. Wie geht's? Ja, mir geht's auch ganz schlecht deshalb. Mir ging es schlecht die ganze letzte Zeit, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Aber ich freue mich, dass du wieder hier bist und auch bei dieser Kälte jetzt. Die Sonne scheint zwar, aber es ist kalt und der Dedi hat dann gleich die Winterjacke aus dem Schrank geholt, aber er hat sie nicht an in diesem Moment. Die hängt hier nutzlos über dem Stuhl und ich kann mich eigentlich nur wundern. Ich ziehe meine Jacke nicht aus heute Morgen. Ja, hier am Mischpult herrschen zwar kühlere Temperaturen, aber dadurch, dass ich ständig die Hände hier bewege und zwischen drei Computern und Mischpult und dem ganzen Geräten hier rumhampele, wird mir eigentlich immer warm, also mir wird nicht kalt. Außerdem rauchst du nicht intelligenterweise, bei mir zirkuliert das Blut nicht mehr so gut wie bei dir. 10 Jahre, tabakfrei, gut. Welche ja, guten Vorsätze für das neue Jahr hast du denn gefasst? Rauchen aufzuhören vielleicht oder mehr zu rauchen? Na, es gibt ja Leute, die nehmen sich vor, sie rauchen jetzt die doppelte Menge. Nee, weiter rauchen im gleichen Umfang, solange ich mir das finanziell noch leisten kann. Mhm. Dann wird es ja auch immer schwieriger. Na, ja, gut. Es wird sehr aber nach dem Lied, was wir gerade gehört haben, bin ich jetzt ganz verwirrt. Ne? Zuerst heißt es, ich bin König, du bist Königin und dann am Ende Helden. Wir sind Helden. Was sind wir denn jetzt? Wir haben doch mal gesungen früher, No More Heroes. Ne? Und jetzt sind wir auf einmal Helden. David Bowie-Fans haben natürlich gemerkt, das war eine Hommage an David Bowie, an das berühmte Lied Heroes. Davon werden wir gleich übrigens noch eine Fassung spielen, auf Englisch und auf Deutsch. Also, das war eine kleine Hommage an den letztes Jahr verstorbenen Pop-Rocker David Bowie. Viele sind gestorben letztes Jahr, viele große, gute, fantastische Leute. Von den anderen weiß ich nicht, ob das vielleicht ein seltsames Phänomen des Schicksals ist. Die anderen sterben fast gar nicht. Die Antikünstler, die Neonazis und die Faschisten, die werden uralt. Aber gut, wir wollten über etwas sprechen, das uns und vielen Leuten hier sehr viele Sorgen macht. Am Anfang hatten wir gesehen, Ein Rechtsruck geht durch die Welt und durch Europa. Längst vergessen geglaubte Gespenster aus der faschistischen und faschistoiden und der diktatorischen Vergangenheit kommen wieder zum Vorschein. Im Moment scheint fast alles möglich zu sein, wenn man sich umguckt, was so vorgeht in der Welt, in Europa, in den USA. Und man kann nur, ja, mit den Ohren schlackern. Eine Affäre, die hier in Spanien die Gemüter noch einmal aufwühlt nach so vielen Jahren. Ich glaube, das sind jetzt 13 Jahre her. Dass bei einem Flugzeugabsturz 75 Menschen, die meisten waren Soldaten, junge Rekruten, ums Leben kamen. Diese Affäre ist hier in Spanien sehr berühmt und berüchtigt und es hat Angehörige des Militärs getroffen. Und was mich wundert in all diesen Jahren ist, dass niemand von diesen Militärs, die haben ja gelernt, mit Waffen und mit Sprengstoff umzugehen, wenn sich jemand auskennt mit diesen Dingen, wer, wenn nicht diese Leute, sich die Verantwortlichen einmal persönlich vorgeknöpft hat. Das ist nicht passiert. Einer der Hauptverantwortlichen, der damalige Verteidigungs- bzw. Kriegsminister, wurde sogar in die spanische Botschaft nach London wegkomplimentiert. Die Ursachen dieses Unfalls wurden nie richtig untersucht. Und was da jetzt an Einzelheiten zum Vorschein kommt, Werner, da kann man wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, oder? Ja, ja, also ausnahmsweise geht es jetzt nicht mal um Korruption, also indirekt auch, aber nicht um Geldwäscherei und illegale Geldgeschichten, sondern ein politischer Skandal insofern. Also wie gesagt, vor 13, 14 Jahren ist das schon passiert. Und was ist da genau passiert? Damals war der Verteidigungsminister oder Kriegsminister, wie du sagst, dieser Herr Trillo unter Aznar, in der Regierung Aznar. Und da sollten also 62 Soldaten von der spanischen Armee von Afghanistan nach Spanien zurückgeholt werden. Aber wie? Wie macht man das? Also zu Fuß geht's nicht, also fliegen. Aber das soll natürlich so billig wie möglich sein, dieser Flug, ne? Und dann haben sie also ukrainische Flugzeuge gemietet dafür, für diese Transaktion, aber die in völlig fluguntauglichen Zustand waren. Ja. Und es hat schon davor, vor diesem Unfall, in diesem Absturz in der Türkei, dann schon Warnungen gegeben, zum Teil auch von Leuten, die dann bei dem Unfall umgekommen sind, von den Soldaten, die darauf hingewiesen haben, dass diese Flugzeuge nicht flugtauglich sind. Die hatten auch zum Beispiel da keine Caja Negra, also was eigentlich jedes Flugzeug haben muss, ne? Ja, und die Schrauben kamen ihnen zum Teil, Schraubenmuttern flogen den Passagieren da entgegen beim Besteigen der Maschine. Ja, also das war bekannt, aber um Geld zu sparen, das war natürlich dann egal. Und also waren auch keine Versicherungen abgeschlossen für die Passagiere, was auch normalerweise immer gemacht wird. Und dann die finanzielle Korruption innerhalb von diesem Skandal auch. Die Firma, die diese Flugzeuge zur Verfügung gestellt hat, hat glaube ich 33.000 Euro dafür bekommen. Aber als Ausgang gebucht waren über 140.000 Euro. Und kein Mensch weiß bis heute, was mit der Differenz von 111.000 Euro passiert ist, wer sich die am Ende in die Tasche gesteckt hat. Ne? Und dann kam natürlich noch dazu, also außer den 62 Soldaten waren da noch über 10 Besatzungsmitglieder sind auch gestorben dabei. Und dann ging es also dann darum, die Opfer, die Toten zu identifizieren. Und das war dann der nächste Skandal innerhalb vom Skandal. also auch so schnell wie möglich die Opfer wegschaffen, unter die Erde bringen, einsargen, ne? Und haben die dann, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, vielleicht die Hälfte der Leute identifiziert. Und ja, ich habe die genauen Zahlen, die werde ich gleich und die sagen. Anderen haben sie dann einfach so in die Särge geschmissen, die Reste von den anderen bunt gemischt, ne? Also ein Vater zum Beispiel von den Angehörigen hat dann gesagt, ja, der Sarg war nicht leer, da waren zwar menschliche Reste drin, aber das war nicht mein Sohn. Außerdem lagen da drei Beine drin. Ja. Genau, das war ein Leichnam, der berühmte Leichnam mit den drei Füßen, der hat ja die Angehörigen der Toten wirklich bis zur Weißglut vor Wut und vor Trauer getrieben. Und also das ist passiert, 2003 war das schon, ja. Und jetzt haben wir 2017, also 13, 14 Jahre lang wurden die Ermittlungen dann hingeschleppt, wurden verzögert. Und am Ende haben sie, glaube ich, drei Verantwortliche gefunden, aber auch nicht direkt oder strafrechtlich verantwortlich. Aber der Verteidigungsminister, der oberste Chef natürlich von diesem ganzen Laden ist, der wurde nie belangt, sondern, wie du gesagt hast, dann hochgelobt in die Botschaft in London, obwohl er keine diplomatische Karriere hinter sich hat, obwohl er nicht Englisch konnte. Ja? Er wird dann quasi belohnt mit diesem Posten da. Das Interessante ist auch, dieser Mensch, Trio genannt, der eben Kriegsminister unter der kriegstreibenden Regierung Aznar war. Wir dürfen nicht vergessen, die Regierung Aznar hat mitgemacht beim Bombenkrieg gegen den Irak. Sie waren die treuen Vasallen des Schlechters George W. Bush. Dieser Federico Trio hat in anderen Zusammenhängen auch sehr satirisch von sich reden gemacht. Ich erinnere an seine berühmte Rede, wo er in San Salvador zu Besuch war und hat eine Truppenparade abgenommen und hat dann ganz laut gerufen, Viva Honduras, hochlebe Honduras. Er hat also San Salvador mit Honduras verwechselt. Und andere Dinge, er hat zum Beispiel die Perejil-Inseln, das sind drei winzige kleine Felsbrocken, die liegen im marokkanischen Meer vor der Küste. Die wurden von einem marokkanischen Fischerboot praktisch in Besitz genommen und er hat da direkt Truppen hingeschickt, das heißt ein paar Soldaten, und er wurde dann ironisch der Held der Perejil-Inseln, der Petersilien-Inseln genannt. Was hier schockt und was wirklich empört die Angehörigen, die vor Gericht gingen, ist die Tatsache, dass, wie du sagtest, alles verschleppt wurde, dass Beweise vernichtet wurden, zum Beispiel diese Verträge, mit denen diese Jakulev 42 Truppentransportmaschine angeheuert wurde, die sind einfach verschwunden. Die Angehörigen gingen also vor Gericht, die PP übernahm die Kosten für die Verteidigung der betroffenen Offiziere, aber Minister Trio, der ist übrigens Mitglied der katholischen Geheimsekte Opus Dei, der wurde, wie gesagt, vom heutigen konservativen Regierungschef Mariano Rajoy, wir nennen ihn hier hinter vorgehaltener Hand der Pate, der damals Vizeregierungschef war, als Botschafter, wie gesagt, nach London geschickt. Eine Dumpfbacke, die kein Wort Englisch kann, aber man schickt solche Leute in die Welt hinaus, um Spanien zu repräsentieren. Wie gesagt, alle Verfahren gegen das Verteidigungsministerium blieben erfolglos. Viele Fragen sind also unbeantwortet. Du hast das gerade gesagt. Die Mietkosten offiziell 149.000 Euro, doch die Fluggesellschaft kassierte nur 38.500 Euro. Der Rest ging angeblich an Vermittlungsagenturen. Man weiß aber nicht mehr, welche und wann und wie und wo und warum. Verträge aus jener Zeit verschwunden. Nur ein Dokument bekamen die Angehörigen in die Hände. Betrag und ein Teil der Vertragsbedingungen waren darauf unkenntlich gemacht. Die aktuelle Verteidigungsministerin Cospedal versprach den Angehörigen jetzt, nach den Verträgen zu suchen. Vielleicht im Reißwolf, dass man alte Reißwölfe auseinandernimmt und guckt, ob da noch Fetzen drin sind. Zugleich verwies sie darauf, dass auch die sozialistische Regierung unter José Luis Zapatero, die auf Aznar folgte, die Verträge trotz intensivster Suche nicht gefunden habe. So, und wenn die Sozis diese Verträge nicht finden, was soll da erst ein Rechter machen, oder? Ne? Ja, man darf Sozis haben die ja nicht gefunden. Ja, dann, was sollen wir jetzt machen? Wir finden die auch nicht. So. und auch zu dieser Geschichte, die du genannt hast, da mit dieser Insel da, Perejil, ja. Ja. Also das ist direkt vor der Küste praktisch in der Nähe von Ceuta, dieser spanischen Exklave da in Marokko. Ich weiß das auch, ich kann mich noch erinnern, wo der Typ dann aufgetreten ist im Fernsehen und da rumgetönt hat, ja, also sein Diskurs, unsere Jungs, die hier auf und sich aufopfern und das Vaterland verteidigen. Also es war dermaßen lächerlich, weil was da passiert war, war, dass 15, glaube ich, oder 12 marokkanische Infanteriesoldaten da gelandet sind auf in der Insel, wo es sonst nur Ziegen oder gar nichts gibt, da wohnt kein Mensch. Ja, Ziegen. Ja. Und dann war natürlich die Aufregung groß und dann musste da Spanien intervenieren und am Ende haben sie dann ein Kanonenboot dahin geschickt und dann haben sich die Marokkaner dann ergeben und wurden dann wieder abgeschoben nach Marokko. Also das war ein ganz großer Sieg. Ja. Und eben, das ist das Nette bei dieser Geschichte. Das ist ein Diskurs, also wie Franco genau, die Militärs sind sowieso die Repräsentanten unseres Vaterlands, der dann, wenn es darum geht, Geld zu sparen bei einem Truppentransport, dann erlaubt er sich solche Sachen. Warum ist die ganze Geschichte jetzt gerade wieder hochgekocht worden, nachdem das schon 13, 14 Jahre lang her ist? Da hat jetzt der sogenannte Consejo de Estado, Staatsrat, könnte man das Staatsrat übersetzen? Staatsrat, ja, das ist so ein Beratungsgremium, wo die Regierung also besonders außenpolitische Fragen konsultiert und diskutiert, ne? Also praktisch alles Juristen oder abgehalfterte frühere Minister und so. Also sowas Ähnliches existiert schon seit den katholischen Königen hier in Spanien. Ne? Und das nennt sich also Consejo de Estado. Und die haben jetzt vor, weiß ich, letzte Woche oder so, haben die also öffentlich erklärt, dass tatsächlich er, dieser Ex-Verteidigungsminister Trillo, verantwortlich ist. Und jetzt will's der Teufel, dass er eigentlich innerhalb von diesem Consejo de Estado einen Posten hat. Ne? Er ist also Beamter, Rechtsanwalt oder Jurist. Hm? Und eigentlich könnte nur der Ministerpräsident Rajoy politischen Druck ausüben auf ihn, dass er jetzt nicht zurückgeht in diesen Consejo de Estado. Also genau das gleiche Gremium, das ihn quasi als Schuldigen jetzt dargestellt hat, dahin will er jetzt wieder zurück, weil sie ihn jetzt gezwungen haben, abzuhauen aus der Botschaft in London. Ja. Also solche Typen vertreten uns hier. Ich sehe da auch eine kleine Parallele zu der korrupten rechten PP-Abgeordneten Rita Barbera, die im letzten Jahr so plötzlich und unerwartet verstorben war, nachdem man sie mit den Händen in der Masse erwischt hatte. Das heißt, nachdem man ihr Korruption und Veruntreuung von öffentlichen Geldern und Bestechlichkeit nicht nur vorgeworfen, sondern so gut wie nachgewiesen hatte, was aber nicht gerichtsnotorisch war, weil es nie zu einem Prozess kam. Ja, also genau, das ist noch auch eine wichtige Geschichte. Warum ist es dermaßen und so lange verschleppt worden, die ganze Geschichte? Weil der natürlich innerhalb von der PP, so ähnlich wie die Rita Barbara, auch, dass die gehören zum politischen Urgestein von dieser Franco-Nachfolgerpartei. Und die wissen natürlich alles, was da jemals geschehen ist in dieser Partei. Und deshalb muss man die gut behandeln, dass sie nicht anfangen auszupacken. Ja. Es sei denn, sie haben einen plötzlichen Unfall oder einen plötzlichen Herzinfarkt in einem Hotelzimmer. Das kann auch passieren. Ja, ja. Also wir kennen den Typen ja schon lange, aber jetzt vielleicht die Hörer und Hörerinnen, die das Bild von ihm, das Foto nicht vor sich haben. Also es reicht, man muss sich diesen Typen wirklich angucken, ja? Nur sein Gesicht sich ansehen und dann hat man schon den Prototypen von einem PP-Politiker vor sich, also so ein listiges Bürschchen, ja, Jurist natürlich, Caradura würde man hier in Spanien sagen, also so ein nassforsches Auftreten, ne, überheblich, das er aber immer überspielen will oder durch ein verkrampftes Lächeln so von oben herab, ja. Das ist das Paradebeispiel für diese Art von Leuten. Das ist auch der typische Kleinpatriarch, der massenhaft in Diktaturen gezüchtet wird. In Diktaturen versuchen alle, den Diktator im Kleinen nachzuahmen. Zum Beispiel in der Sowjetunion gab es damals das Stalin-Syndrom, in Deutschland gab es das Hitler-Syndrom, in Italien das Mussolini-Syndrom. Und hier gibt es wahrscheinlich im Moment auch immer noch das Franco-Syndrom, das heißt diese Art von Verhaltensweisen und von menschlichem Prototyp, die besteht immer noch fort in einem bestimmten Segment der männlichen spanischen Bevölkerung. Das sind diese kleinen Diktatoren, die versuchen umzusetzen, was im Großen geschieht, auf kleiner familiärer Ebene oder auf der Ebene ihrer Firmen, wo sie die Angestellten tyrannisieren und beherrschen. Oder wenn sie gut gelaunt sind, natürlich patriarchalisch bevormunden, aber immer ist dieser Typus da und den darf man nie in Frage stellen, selbst wenn er inkompetent ist, dumm, arrogant, blöd, obszöne Witze macht, geschmacklos daherkommt, aber diese Typen haben sich auf irgendeine Art durchgesetzt, siehe Berlusconi, siehe Donald Trump. Ja, und in diesem konkreten Fall, also zuerst Verteidigungsminister, dann Botschafter in London, jetzt wird er dort auch gegangen. Und wenn er es jetzt schafft, wieder aufgenommen zu werden in diesen Consejo de Estado, hat es dann natürlich außerdem auch noch den angenehmen Nebeneffekt, dann kriegt er einmal ein Gehalt von der öffentlichen Hand bezahlt, als Mitglied von diesem Consejo de Estado, kann aber gleichzeitig auch seine privaten Geschäfte weiterführen. Ja. Also finanziell wird es ihm nicht schlecht gehen, im Gegenteil. Also diese Typen, die fallen immer nach oben die Treppe rauf. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Seit 1998 im Äther. Jo, ich hatte vorhin versprochen, eine zweite Version des Liedes von David Bowie, Heroes, zu bringen. Hier ist sie, Marius Müller-Westernhagen. I will be king. And you will be queen. Though nothing will drive them away, we can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. Könntest du schwimmen, wie Delfine. Delfine bist du. Niemand gib uns eine Chance. Doch können wir siegen für immer und immer. Und wir sind dann Helden für diesen Tag. Es ist Samstag, der 14. Januar 2017. Es beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom heutigen Samstag im heutigen Niemandsland. Beginnen möchte ich mit einem Debattenbeitrag, dem Leitartikel von Herrn René Pfister aus dem Spiegel von dieser Woche. Da geht es um das berühmte, berüchtigte Thema Staatsversagen. Eines der großen Schlagwörter, die wir jetzt die letzten Wochen ständig um die Ohren gehauen kriegen, wie Nafris, Staatsversagen, postfaktisch. Das ist also das Vokabular des Post-Post-Post-Historismus. Er sagt Folgendes zum Attentäter Anis Amri. Noch harren viele Fragen der Aufklärung, aber wer soll verstehen, warum ein abgelehnter Asylbewerber auf freiem Fuß bleiben durfte, obwohl man wusste, dass er erstens Kontakt zu radikalen Islamisten suchte, sich zweitens auf Internetseiten über den Bau von Rohrbomben informierte, drittens auf der Suche nach Komplizen für einen Anschlag war, viertens mit gefälschten Papieren durch Deutschland reiste und fünftens mit Drogen dealte, um sich Geld zu beschaffen. Und dies alles unter Beobachtung der Behörden. Im Falle von Anis Amri liegt eklatantes Staatsversagen vor. Innenminister Thomas de Maizière hat nun den umfangreichsten Katalog, also für eine Reform der Sicherheitsgesetze seit der Ära Chili, vorgelegt. Er will unter anderem erreichen, dass künftig gefährliche Ausreisepflichtige bis zu ihrer Abschiebung leichter in Haft genommen werden können. Das ist richtig und es ist gut, dass die SPD sich nicht länger dagegen sperrt. Das sagt Herr René Pfister im Spiegel. Er führt aus, de Maizière fordert auch, dass der Verfassungsschutz komplett beim Bund angesiedelt wird. Zwar ist noch nicht völlig klar, ob das Kompetenzgewirr bei den Sicherheitsbehörden mit ein Grund dafür war, dass Amri zuschlagen konnte. Doch nun sind schon mehr als 2 Wochen seit dem Berliner Attentat vergangen und noch immer kann niemand sagen, wen genau die Schuld für die Pannen in den Behörden trifft. Gewaltenteilung ist wichtig, aber sie darf nicht zu einem System kollektiver Verantwortungslosigkeit führen. Der Rechtsstaat leidet, so Herr Pfister, wenn das Begehren nach Sicherheit übermächtig wird. Der US-Geheimdienst NSA ist dafür ebenso ein Symbol wie das Gefangenenlager Guantanamo. Die Demokratie nimmt aber auch Schaden, wenn sie im Kampf gegen den Terrorismus so schwach erscheint. Es wäre deshalb gut, wenn diese beiden Punkte von de Maizières Katalog umgesetzt würden. Bleiben wir beim Thema innere Sicherheit, die scheint und ist bedroht wie noch nie. Nach dem Attentat in Berlin beginnt der Wahlkampf um die Sicherheitspolitik. Das ist das große Thema. Noch einmal Innenminister Thomas de Maizière, der verlangt nämlich, wie gerade gesagt, weitere Macht für den Bund. Ein heikles Thema. Die Zentralisierung von Polizeiaufgaben ist in Deutschland nach 1945 seit der Zentralisierung von Polizeien durch den Faschismus nicht gut angesehen. Aber selbst die SPD fordert mehr Überwachung. Der Spiegel fragt jetzt wie immer in solchen Fällen, wie wehrhaft ist die deutsche Demokratie? Wie die USA nach 9/11, wie Frankreich nach den Angriffen in Paris, wie Belgien nach den Attacken in Brüssel, muss auch Deutschland nach dem 19. Dezember 2016 eine Antwort auf den Weihnachtsmarktanschlag von Berlin finden. Es muss die Fehler analysieren, die ihn möglich gemacht haben, und die richtigen Konsequenzen ziehen. Nur welche? Krieg, Einsperren ohne Urteil, Folter und ein monströses Heimatschutzministerium wie im Fall der USA? Oder noch mehr Bomben gegen den Islamischen Staat, dauerhafter Ausnahmezustand, Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss wie in Frankreich? Schwer bewaffnete Soldaten in Fußgängerzonen wie in Brüssel? Wohl kaum. Was aber dann? Wie ist die deutsche Antwort? Welche passt zu uns? Radikale Umbauten oder doch Schrauben an vielen kleinen Rädern? Das Bild des grauen LKW-Monsters inmitten eines idyllisch geschmückten Platzes steht in Deutschland für eine Zäsur. Der islamistische Terror ist nun endgültig angekommen. Er zeigt sich nicht mehr nur in Festnahmen und Ermittlungsverfahren, nicht mehr nur in Reden von abstrakten Bedrohungen und ernsten Gesichtern der Behördenchefs nach den ersten vergleichsweise kleinen Anschlägen im vergangenen Sommer oder nach Verhaftungen oder Abschiebungsversuchen von Hasspredigern, die man dann doch wieder frei herumlaufen lassen muss. Er zeigt sich nun als ein Angriff, der die Alltagskultur der Deutschen im Herzen traf, auf einem Weihnachtsmarkt, kurz vor Heiligabend. Obwohl der Attentäter Ani Amri über Monate als islamistischer Gefährder bekannt war, obwohl zahlreiche Sicherheitsbehörden seine vielen Namen in ihren Dateien führten, obwohl sie seine Kontakte zum IS bemerkten, seine Suche im Internet nach Anleitungen zum Bombenbau, gelang es ihnen nicht, die blutige Tat zu verhindern. Wenn man sich einmal vorstellt, meine Damen und Herren, das wäre ein Linker gewesen. Stellen Sie sich mal vor, ein junger Anarchist mit linksextremistischem Hintergrund, der im Internet versucht, Bomben zu bauen, also Material zu beschaffen, so ein Linker hätte unter der Nase der Polizei dann eine Reise gemacht durch Deutschland mit 7 gefälschten Identitäten. Was wäre da passiert, meine Damen und Herren? Was hätte man mit diesem Linken wohl gemacht? Was hätte man mit seinem Umfeld gemacht? Was glauben Sie? Ich muss ja aber doch zur Ehrenrettung unseres Staates sagen, dass er nicht nur in dieser Richtung versagt hat, sondern auch gegenüber der extremen Rechten. Ja, diese ganze NSU-Geschichte beweist das ja. Ne? Also der Feind steht links, das ist ganz klar. Ja, und außerdem, du sagst extreme Rechte, dieser Typ ist extrem rechts. Das ist ein Faschist, dieser Anis Amri und der Islamische Staat, das ist extreme Rechte. Das ist Faschismus, das ist die gleiche Sache in einer anderen Kutte. Ja, und dann beginnt das Spiel der politischen Reflexe. Es klappte bisher ganz gut, das ständige Aushandeln, welches Gewicht Freiheit und Sicherheit in der Gesellschaft haben sollen. Es geht ja immer um dasselbe. Mehr Polizei, mehr Gesetze, mehr Überwachung oder doch alles so laufen lassen und hoffen, dass nichts passiert. Häufig bekam die Sicherheit in den vergangenen Jahren den Zuschlag, manchmal aber auch die Freiheit. Das Bundesverfassungsgericht wirkte oft als Korrektiv in diesem Duell. Die Frage, wie wehrhaft die deutsche Demokratie ist, so stellt der Spiegel sie, hat die Bundesrepublik seit ihrer Gründung immer wieder erfasst und erhitzt wie ein Fieberschub. Und der Spiegel, der diese Woche seinen 70. Geburtstag feiert, hat immer wieder gewarnt, wenn Regierungen die Macht des Staates ausdehnen oder überdehnen wollten. Jetzt gibt es in dem gleichen Artikel eine lange Ausführung zum Thema Rote Armee-Fraktion, dass das ja dasselbe gewesen sei wie der Islamistische Staat und all diese Geschichten. Man kommt dann zu der Schlussfolgerung, und ich zitiere wieder, so konnte man es sich auch leisten, mit den eigenen Regeln nachlässig zu sein. Die Bundesrepublik hat ihr Asyl- und Abschieberecht nicht konsequent durchgesetzt. Abgelehnte Asylbewerber wurden nur selten unter Zwang in ihre Heimat zurückgebracht. Die Duldung wurde großzügig ausgestellt. Solange die Zahlen niedrig waren, war es zu vermitteln. Es war eine humanitäre Geste. Aber wie gesagt, nun sind zwei Arten von Angst da. Wir haben das auch letzte Woche in der Sendung versucht zu schildern und auszudrücken. Die Angst vor einem immer radikaler sich zum Polizeistaat umformenden Gebilde und die Angst eben vor dieser faschistisch-faschistoiden, rechtsextremen, religiösen und Blut- und Bodenhetze, die unter den Menschen um sich greift. Zwei Arten der Angst also haben die Bundesrepublik geprägt und sich gegenseitig in Schach gehalten. Die Angst vor dem eigenen Staat und die Angst vor äußeren Feinden und Terroristen. Man kann sagen, das Land tat gut daran, so der Spiegel, wenn es sich weder von der einen noch von der anderen Seite beherrschen ließ. Aber in diesen Wochen überwiegt wieder die Angst vor äußeren Feinden. Man diskutiert über die Bedrohung des Staates und seiner Bürger, nicht über die Bedrohung durch den Staat. Selbst die Grünen rufen nach mehr Sicherheit und Polizei. Wer hätte das vor einigen Jahren noch gedacht? Ihr Vorsitzender Cem Özdemir versichert, man werde sich der Diskussion über die Pläne des Innenministers nicht verweigern. Und wer der Kölner Polizei vorwarf, bei der Personenkontrolle der diesjährigen Silvesternacht möglicherweise rassistisch vorgegangen zu sein, stand allein auf weiter Flur. Die Paradigmen der Debatte haben sich verschoben. Vernünftigerweise kann man ja nichts dagegen sagen, wenn die argumentieren, die Polizei und die Geheimdienste müssen so organisiert werden, dass sie effizienter vorgehen können gegen den islamistischen Terror. Ja? Da kann man ja nicht dagegen sein. Nur eben, es wird dabei nicht stehen bleiben, ne? Wenn das erstmal stattfindet, also Zentralisierung und Konzentration, Stärkung der Kompetenzen vom Bund gegenüber der Länder zum Beispiel, ja, dann geht es halt immer weiter, ja, und das kennen wir ja aus der Geschichte. Ich meine, von 1933 bis 1945 war ja Deutschland auch sehr stark zentralisiert, nicht wahr? Ja, ja, es ist immer zu befürchten bei diesen Dingen, dass dann diese ganzen Instrumente natürlich gegen den politischen Hauptgegner großzügig benutzt werden. Und das ist nach wie vor und immer wieder und immer weiter die Gegnerschaft von links. Gesetze, die man gegen Rechte macht oder gegen Kinderporno im Internet oder all das, was Freiheiten einschränkt, auch die bösen Freiheiten, die schmutzigen, die dreckigen Freiheiten, die sich Schweinepriester, Rassisten, Faschisten rausnehmen. Auch diese werden dann, wenn ein Instrument da ist, natürlich gegen alles benutzt, was den Herrschaften unwillkommen ist und stört, was sie stört. Also, ein zweischneidiges Schwert, was da immer wieder geschaffen wird. Hier das Gleichgewicht zu finden, müssen wir zugeben, ist wirklich nicht leicht und man sollte in die Debatte hier alle Gesichtspunkte mit einfließen lassen und keine Schnellschüsse veranstalten, das ist klar. Dass der islamistische oder der islamische Staat eine wirkliche Bedrohung ist und dass es noch mehr Attentate geben wird, man weiß nur nicht wann und wo, das steht so gut wie fest. Das wissen mittlerweile alle. Es sind Hunderttausende und darunter auch Tausende Islamisten nach Europa gekommen. Die haben sich in die Flüchtlingswelle mit eingeklinkt, mit falschen Papieren. Syrische Pässe bekommt man für 150, 200 Dollar an der türkischen Grenze. Und mit diesen Papieren sind sie nun da und sie warten und irgendwas wird weiter passieren. Das ist klar, das wissen alle. Da kann man nicht drum herum reden. Der islamische Staat wirbt geflüchtete Syrer offenbar auch systematisch über soziale Netzwerke für Anschläge in Europa an. Darauf deuten die Aussagen eines an Silvester in Saarbrücken festgenommenen Terrorverdächtigen hin. Der Typ heißt Hassan A., er ist Flüchtling und er lebt seit 2 Jahren in Deutschland. Und er sagte in seiner Vernehmung, ein IS-Anwerber habe ihn über Facebook angesprochen. Als er Interesse äußerte, seien ihm weitere IS-Kontakte vermittelt worden. Ein wohl dem IS zugehöriger Rekrutierungsexperte aus Raqqa forderte über Messenger-Dienst Telegram einen Identitätsnachweis von dem Syrer. Laut Haftbefehl schickte dieser daraufhin im Dezember Fotos seiner AOK-Krankenkarte oder Krankenkassenkarte und seiner Registrierung als Asylbewerber. Den Ermittlungen zufolge hat Hassan A. seinen Chatpartner um 180.000 Euro zur Finanzierung der Anschläge gebeten. Dabei sollten mit Sprengstoff präparierte und als Streifenwagen umlackierte Fahrzeuge in 5 Städten eingesetzt werden. Toller Plan, das hat es auch noch nicht gegeben. Also als Bullenautos präparierte Sprengstoffbombenautos. Ideen haben diese islamistischen Faschisten, das muss man ihnen lassen. Noch bevor er eine Antwort erhielt, wurde der Syrer in einer Saarbrückener Wohnung festgenommen. Der entscheidende Hinweis kam laut Haftbefehl von seinem Informanten, der kurz vor Silvester an das Bundeskriminalamt herangetreten war. Er stellte der Behörde Chats des 38-Jährigen zur Verfügung. In seiner Vernehmung bestritt Hassan A. den Anschlagsplan. Nein, nein, das habe er gar nicht gewollt. Sein Rechtsanwalt, ein gewisser Marius Müller, sagte, sein Mandant habe die Absicht lediglich vorgetäuscht, um an das Geld heranzukommen und damit unter anderem seinem armen, kranken Vater in Damaskus zu helfen. Die Behörden haben allerdings erhebliche Zweifel an dieser Darstellung. In der Wohnung fanden sie eine Preisliste für Autos, die Fahnder als Indiz für eine tatsächliche Anschlagsvorbereitung werteten und natürlich Bombenbastelanleitungen im Internet auf seinem Computer. Ja, so bedrohlich geht es mittlerweile zu in unserem bis jetzt vielleicht doch noch gemütlichen Europa. Gemütlich ist ja relativ. Wenn man mit Aleppo vergleicht oder mit Libyen oder mit anderen Regionen in der Welt, wo unsere tollen Regierungen ihre Befreiungstruppen hinschicken und ihre Waffenlieferungen hinsenden, dann kann man nur sagen, noch war es gemütlich, aber die Gemütlichkeit ist leider vorbei. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von den Kollegen der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Union offen für Untersuchungsausschuss im Fall Amri. So sollten mögliche Versäumnisse der Behörden aufgearbeitet werden, sagte Fraktionschef Kauder. Der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt war in Sicherheitskreisen als Gefährder bekannt. Ende der CDU-Klausurtagung in Perl. In einer Erklärung fordert Kanzlerin Merkel gleiche Sicherheitsstandards in allen Bundesländern. So sollen die nicht von der CDU regierten Länder die Schleierfahndung zulassen. Wahlprogramm der Linkspartei. Sie setzt im Bundestagswahlkampf auf Umverteilung und eine Reichensteuer bis zu 75%. Außerdem auf ein Nein zu Obergrenzen für Flüchtlinge. Streit in der Berliner Landeskoalition. Der regierende Bürgermeister Müller forderte den Rücktritt von Staatssekretär Holm wegen dessen Stasi-Vergangenheit. Die Linkspartei kritisierte, Müllers Vorgehen sei nicht abgesprochen. Begrüßungszeremonie für US-Soldaten in Polen. Die mehr als 4000 Soldaten haben den Auftrag, in den östlichen NATO-Ländern, die an Russland grenzen, Stabilität und Frieden zu sichern. Das Wetter. Nachts Schneeschauer und Glättegefahr, morgen wechselnd bewölkt mit Schneeschauern. In Nordwest Staulagen auch längere Zeit Schnee, am freundlichsten im Nordwesten. Minus 4 bis plus 4 Grad. Winter im Nimmensland. Das EU-Parlament hat etwas getan, was es bisher noch nie getan hat. Es hat Israel kritisiert. Ja, Sie haben richtig gehört. Das Europäische Parlament will sich in der Nahostpolitik hinter den UNO-Sicherheitsrat stellen und dessen kritische Resolution zum israelischen Siedlungsbau in den kommenden Wochen durch eine eigene Entschließung bekräftigen. Also eine Sensation. Der Sicherheitsrat hat viel zu lange gebraucht, aber am Ende eine richtige Entscheidung getroffen. Das sagt der SPD-Außenpolitiker Knut Fleckenstein. Unter seinen Kollegen rechnet er mit einer breiten Mehrheit. Das sollte Herrn Netanyahu und seinen Leuten zu denken geben. Eine so breite Mehrheit kommt nicht nur durch die Stimmen der eingefleischten Israel-Gegner zustande. Der Chef des Auswärtigen Ausschusses, Elmar Brok von der CDU, signalisiert seine Unterstützung. Allerdings werde man, Zitat, darauf pochen, dass auch die Gewalt von Seiten der Palästinenser endlich aufhören muss. Der UNO-Sicherheitsrat hatte kurz vor Weihnachten die israelische Siedlungspolitik verurteilt und den Stopp der Siedlungsaktivitäten im Westjordanland und in Ostjerusalem verlangt. Kommen wir zur Namensgebung, kommen wir zu einem kulturellen bzw. zu einem deutschen Thema, wie man es vielleicht nennen könnte. Dein Name sei Johann. Du heißt ja Werner. Ist das eigentlich ein christlicher Name oder ein germanischer Name oder woher kommt Werner? Werner. Germanisch. Ja, Wernherr. Ist der Herr des Werns. Das Wern war bestimmt ein kleines Landgut, oder? Nee. Eigentlich heißt es Krieger. Und es sind halt diese Namen, die damals unter Adolf dann Mode wurden, wo die Eltern sich überlegt haben, welche Namen geben wir unseren Kindern. Werner, Volker, Gerhard und Siegfried und alle diese Geschichten. Daher kommt es. Gut, ich habe hier einen Artikel vorliegen zum Thema Namensgebungen in Deutschland. Ein Ausflug zum Prenzlauer Berg oder ins Karo-Viertel in Hamburg kann leicht den Eindruck vermitteln, alle kleinen Kinder hießen heute Emil oder Oskar oder Emma. Zur Beruhigung empfiehlt sich ein Blick ins Geschichtsbuch, denn die Namensvielfalt war noch nie so groß wie in der Gegenwart. Der Soziologe Jürgen Gerhards führt in einer Studie zur modernen Namensgebung an, dass 1894 im rheinländischen Ort Gerolstein 7 von 10 Jungen und gut 6 von 10 Mädchen einen der 5 damals beliebtesten Vornamen erhielten. Sie hießen also Johann, Matthias, Peter, Josef und Nikolaus. Oder bei den Mädchen Katharina, Anna, Maria, Magdalena oder Elisabeth. Das Ergebnis dürfte auf andere Orte jener Zeit übertragbar sein. Die jährlichen Statistiken der beliebtesten Vornamen zeigen, dass sich in der Gegenwart sehr viel weniger Kinder die 5 beliebtesten Vornamen teilen müssen. Und das namenkundliche Zentrum der Universität Leipzig fügt seiner Datenbank jedes Jahr sogar etwa 1000 völlig neue Vornamen hinzu. 2015 zum Beispiel Anara oder Iipsi oder Emik. Gründe dieser Entwicklung: Individualisierung, Globalisierung, Immigration. Und ich würde hier noch anmerken, Hollywood-Filme natürlich, die beeinflussen natürlich auch die Namensgebung der Eltern. Und Fußballspieler. Dazu kommt die Sehnsucht der Eltern nach der Einzigartigkeit ihrer Kinder. Die Hippie-Eltern in der Hollywood-Tragikomödie Captain Fantastic haben für ihre Kinder jeweils einen eigenen Namen erfunden und sie Bodewan, Kielir, Vespir, Relian, Zaya und Nai genannt. Vielleicht ist das die Zukunft. Jedes Kind kriegt einen Namen, den es nie zuvor gab. Bei all dem Wirbel und all der Angst und all dem Chaos und der Hype um Terrorismus und Islamismus und all diese Geschichten vergisst man, dass es an der Umweltfront auch viel zu kämpfen gibt und viele Kämpfe stattfinden. Zum Beispiel im Hambacher Forst. Der Hambacher Forst wird vielen Hörerinnen und Hörern überhaupt kein Begriff sein. Der befindet sich im Rheinland. Und zwar unweit von Köln, zwischen Köln und Düsseldorf. Ein schönes Waldgebiet, ich kenne es. Und da kämpfen Klimaaktivisten mit Guerillamethoden gegen den Braunkohletagebau des Energiegiganten RWE. Der Konflikt spaltet die Region. Ja, die machen was. Die haben sich zum Beispiel mit Steinen bewaffnet, die Gesichter sind vermummt, manche haben sich die Fingerkuppen verklebt und abgeschmirgelt. Warum, Werner, du wirst das sagen können. Warum verklebt und schmirgelt man sich die Fingerkuppen ab, wenn man Steine in die Hand nimmt? Steine oder Mollys oder andere Geschichten, natürlich kann man dadurch verhindern, da Fingerabdrücke zu hinterlassen. Auf der anderen Seite, heute ist es gar nicht mehr so wichtig, weil die ja jetzt inzwischen mit ADN-Proben auch die Autorenschaft feststellen können. Jedenfalls, da gab es Ende November ziemlich viel Zoff. Da schlugen nämlich militante Umweltschützer los in der Nähe Kerpenbui. Ein Auto mit 4 Sicherheitsleuten war das Ziel der Attacke. Die Rodungsarbeiten des Energiekonzerns RWE im Hamburger Forst bewachten. Laut Polizeibericht verliert der Fahrer die Kontrolle, das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach. Die Sicherheitsleute müssen leicht verletzt ins Krankenhaus. Eine Aktivistin, die sich Bonnie nennt, hat dem Spiegel gegenüber Aussagen gemacht. Sie hat gesagt, an solchen Aktionen sei nur auszusetzen, dass es eine mangelnde Wirksamkeit gebe. Wir haben lange diskutiert, was effektiver ist, sagt sie, Gewalt gegen Menschen oder Gewalt gegen Maschinen. Das Votum war klar. Kaputte Maschinen halten den Betrieb auf und zwingen RWE finanziell in die Knie, sagt Bonnie. Kaputte Menschen werden sie schnell ersetzen und austauschen können. Bonnie will nicht sagen, ob sie an der Attacke beteiligt war, prinzipiell aber hat sie kein Problem mit Gewalt. Die RWE-Leute wissen ja, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Gut, jedenfalls, die Verantwortlichen von RWE sind natürlich völlig fassungslos, so etwas haben sie noch nie erlebt, dass ihre Leute, ihr Wachpersonal so massiv angegriffen wird. Ja, Bonnie und dieser RWE-Mann Körber stehen für zwei Seiten eines Konfliktes, der sich seit 2012 stetig verschärft hat und der nun, da der Landkreis darüber nachdenkt, einen Teil der Aktivisten zu vertreiben, vollends eskaliert. Die Gewalt erinnert an die Zeit Mitte der 80er Jahre. Da ging es nämlich um den Umweltschutz. Militante Umweltschützer sind nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl zu den Atomkraftwerken gereist und haben davor protestiert. Die deutsche Atomindustrie wurde mit Molotow-Cocktails und Brandanschlägen bekämpft. Und genau wie damals streitet das Land auch jetzt über eine energiepolitische Zäsur. Ja, ja, diese Diskussion Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Menschen oder Personen, die ist ja schon Jahrzehnte alt, schon in den 70er Jahren wurde das permanent diskutiert. Damals waren es dann in den 80ern die Atomkraftwerke, jetzt ist es in diesem Fall der Braunkohleabbau, ne, für den man ja die DDR auch jahrzehntelang kritisiert hat. Na gut, und an der Umweltfront passiert es jetzt und USA, Umweltfront, wie sieht's da aus? Da haben wir jetzt so einen Klimaleugner, der dann nächste Woche eingesetzt wird als Präsident am Freitag nächster Woche. Das sind die Parallelen. Jo, jedenfalls 72% der Bevölkerung in Deutschland fordert laut einer Umfrage des Forschungsinstituts MNIT ein Gesetz für den Kohlenausstieg. Die Regierung aber hat die Entscheidung, wie dieser ablaufen soll, auf 2018 vertagt. Im Westen der Republik wächst seitdem der Zorn. Anwohner verstehen nicht, warum die Kohlebagger trotz Energiewende ihre Heimat verwüsten. Nicht wenige unterstützen in ihrer Verzweiflung die Aktivisten. Und so kommt es, dass der Hambacher Forst, dieses kleine idyllische Stück Wald zwischen Etzweiler und Buir, zur Frontlinie der deutschen Energiewende wird. Da gibt es zum Beispiel eine junge Frau, die heißt Bonnie, und die hat sich da ein Baumhaus gebastelt. Da lässt sie sich auch gerne fotografieren vor diesem Baumhäuschen. Da wohnt sie nämlich drin und schläft drin. Und mit diesen Baumhausposten bewachen sie natürlich den Hambacher Forst, um die Bagger und die Motorsägen zu vertreiben, die immer näher kommen. Was da passiert, ist unglaublich. Es entsteht eine riesige Grube, eine riesige Kohlegrube, die sich immer weiter an das Naturschutzgebiet heranfrisst und bei ihrem Vordringen alles verschlingt, was seit Tausenden von Jahren an germanischem Urforst, wenn man das mal so nennen darf, gewachsen ist. Vous écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Wenden wir uns vielleicht noch zwei internationalen Themen zu, oder hast du noch etwas zum Thema Umwelt, Deutschland, bueno, Terror, Krieg? Umwelt nicht in Deutschland, sondern wie gesagt USA. Ne? Aber dieser Trump da, das ist ja nur ein Punkt, dass er den Klimawandel leugnet und von daher was ganz Schlimmes zu erwarten ist, die anderen Geschichten, die bewahrheiten sich jetzt alle. Also wir haben das ja verfolgt schon im Wahlkampf, ja, wie er da aufgetreten ist, also dieses ganze Sammelsurium wird abgespielt. Also der Mauerbau nach Mexiko, Rassismus, Xenophobie, Einreiseverbot für alle Muslimen, ja, also in Amerika, dem Hort der Freiheit, auch der religiösen Freiheit, xenophob. Und Behinderte werden beschimpft oder lächerlich gemacht, frauenfeindlich, Machismus. Und also dieses Obamacare, ja, in den USA gibt es ja nicht so ein Sozialsystem, wie wir das aus Europa kennen. Und dieser Obama hat jetzt wenigstens erreicht, was für US-Verhältnisse eine Revolution ist, dass eben jetzt mehr Leute, mehr Bürger eine Krankenversicherung haben. Also früher waren 16% ohne Krankenversicherung, heute sind es nur noch 9%, ja, und das will der Trump jetzt auch wieder abschaffen und rückgängig machen. Also im Senat hatten sie ja sowieso schon eine Mehrheit und jetzt hat aber auch der Kongress schon dagegen gestimmt, bevor er offiziell überhaupt Präsident ist. Und da haben eben viele Leute haben gesagt, also wenn der, jetzt ist er zwar gewählt worden, aber wenn er dann erstmal dran ist, dann wird er schon zur Vernunft kommen und die Sachen nicht mehr so durchziehen wollen, wie sich das seither angehört hat. Ja. Aber jetzt stellt sich schon raus, er hat quasi schon angefangen zu regieren, obwohl er noch nicht im Amt ist, und über Twitter geht das. Ja. Da manifestiert er sich und versucht jetzt schon Leute unter Druck zu setzen und hat jetzt gerade vorgestern eine Pressekonferenz abgehalten, wo also ganz klar ist, dass es nicht passieren wird, dass er eben nicht zur Vernunft kommt oder abschwächt seine Aussagen von seither, sondern dass er alles das versucht durchzuziehen. Ja. Und also wie es er bei der Pressekonferenz selber auch zuging, unglaublich, ja, wie da die Journalisten behandelt wird. Ne? Normalerweise treten die Leute da auf, die Präsidenten und Regierungschefs, um die Presse zu informieren. Ja? Aber er ruft die Presse auf und setzt die Pressekonferenzen an, um mitzuteilen, was stattfindet. Ja? Und zwar nicht versteckt sich hinter dem Bildschirm wie unser Präsident hier in Spanien, der Rajoy, sondern er stellt sich dann vor die Journalisten und aber in einer autoritären Art und Weise, das ist unglaublich. Ne? Und da gab es einen Journalisten von der CNN, ne? Und wo der sich zu Wort meldet, dann zeigt er mit dem Finger auf ihn und sagt, du nicht, weil euer Medium, die CNN, die fabrizieren Lügen. Ja? Also gerade der muss sowas sagen. Und wie das abgelaufen ist, hat mich sehr erinnert an eine andere Pressekonferenz in Griechenland, in Athen, wo der Chef dieser rechtsradikalen Aurora Dorada, die Morgenröte, aufgetreten ist und dann seine Gorillas, die Journalisten aufgefordert haben, aufzustehen in dem Moment, wo er reinkam. Also wie die Kinder früher in der Schule. Und so ähnlich ist es da auch. Also das erwartet uns. Ja, der Despot, die Figur des Tyrannen, des Despoten, des launischen Diktators, ein Wink, eine Geste, die Leute, die um ihn rum sein werden, werden versuchen dann seine Fingerzeige, seine Augenbrauen zu interpretieren. Was mag der Diktator denken? Niemand möchte in Ungnade fallen. Das ist diese typische Hofschranzenpolitik, die er machen wird. Er wird sich mit Speichelleckern und Schleimern umgeben, die ihm nach dem Maul reden. Es wird wirklich einen Rückfall um hunderte von Jahren geben, weil solche Typen wie Trump, die sind natürlich keine Menschen, die denken wie Sie, meine Damen und Herren, kritisches Niemandsland-Hörerinnen und Hörerpublikum, sondern es sind, wie gesagt, verwöhnte, von klein auf verzogene, kleine Tyrannen, die ihre Umwelt mit ihren Launen und mit ihren unangenehmen Gesten und Gebärden belästigen und tyrannisieren. So ein Typ wird nun in die Welt hinein stinken. Ja, was auch sehr, sehr bedenklich ist, ist eben dann die Reaktion der anderen Journalisten. Also man muss sich vorstellen, der erteilt einem nicht das Wort und hört sich die Frage gar nicht an in einer autoritären Art und Weise. Und was passiert dann? Okay, und dann der nächste Journalistenkollege nimmt dann das Mikrofon und stellt seine Frage, statt dass die alle zusammen rausgehen und damit dem Trump da das Wort im Halse stecken bleibt. Ja, aber dazu sind die meisten leider auch zu feige und als Befehlsempfänger schon erzogen, um zu so einer Geste, die dann natürlich in ihrem Fall heroisch wäre, weil es drohen immer Repressalien, Berufsverbot und solche Sachen, um zu so einer Geste überhaupt fähig zu sein. Das muss man leider auch sagen. Jedenfalls wird es sehr unangenehm werden, auch weltweit, zum Beispiel die Beziehung zu China. Zum Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump demonstriert China zumindest militärische Stärke. Die machen schon Drohgesten. Anfang dieser Woche hielt die Marine auf dem Flugzeugträger Liaoning Start- und Landemanöver im südchinesischen Meer ab, über die staatliche Medien begeistert berichten. Trump hatte Peking schon Anfang Dezember per Twitter dafür kritisiert, dass es, Achtung, einen massiven militärischen Komplex mitten im südchinesischen Meer errichte. So ein Quatsch, also auch eine Wortwahl, einen militärischen Komplex errichten, die errichten da Basen für ihre Schiffe und Landebahnen für ihre Flugzeuge, was die USA auch weltweit haben und machen. Nach Neujahr griff er die Volksrepublik erneut an weil sie den USA nicht helfen wolle, Nordkorea von dessen Nuklearprogramm abzubringen. Die Antwort in den staatlichen chinesischen Medien lautete, Trump möge das twittern lassen und mal ein bisschen ruhig sein. Auch die Fahrt des Flugzeugträgers war eine Art Antwort. Er kreuzte erstmals die sogenannte erste Inselkette, die sich vom japanischen Okinawa über Taiwan nach Süden erstreckt. Sie begrenzte bislang den maritimen chinesischen Einflussbereich wie einen Riegel. Aus Sicht von Militärstrategen in Tokio unterstreicht China mit dem jüngsten Manöver seinen Ehrgeiz, langfristig auch in den östlichen Pazifik zu expandieren. Doch bis auf Weiteres müssen sich die Pekinger Machthaber auf solch symbolische Gesten beschränken, die vor allem die Untertanen im eigenen Land beeindrucken dürften. Denn die Liaoning, ein umgebautes Altmodell aus der ehemaligen Sowjetunion, ist Chinas einziger Flugzeugträger. Die Besatzung verfügt kaum über Einsatzfahrzeuge. Über Einsatzerfahrung. Dagegen hat die pazifische Supermacht USA allein 10 atomgetriebene Flugzeugträger im Dienst. So, da kommen die Chinesen noch lange nicht dran. Da müssen sie noch einiges für schuften, um vielleicht ein paar Flugzeugträger in die Weltmeere hinauszuschicken. Unsere letzte Meldung soll die Türkei betreffen. Da geht es nämlich um die weitere islamistische Faschisierung, wenn ich das mal so nennen darf, des Staates und all seiner Institutionen. Recep Tayyip Erdogan ließ sich 4 Tage Zeit, bis er vor die Kameras trat und den Anschlag auf den Rainer-Nachtclub in Istanbul öffentlich verurteilte. Der türkische Staatschef bestritt energisch, das Attentat habe sich gezielt gegen den westlichen Lebensstil gerichtet. Dabei hatte der Islamische Staat in einem Bekennerschreiben ausdrücklich betont, der Anschlag mit 39 Toten habe einen berühmten Club getroffen, in dem Christen das Fest der Ungläubigen feierten. In der Türkei ist niemandes Lebensweise systematisch bedroht, das würden wir nie zulassen, behauptete Erdogan. Doch das ist nicht wahr. In den Wochen vor dem Anschlag hängten islamistische Gruppen, die der Regierungspartei AKP nahestehen, in Städten Banner mit Aufschriften auf wie »Muslime, feiert kein Weihnachten!« Nationalisten und Islamisten inszenierten Straßentheateraktionen, bei denen Männer in traditioneller Tracht einen Weihnachtsmann mit einer Pistole bedrohten und ihn dann abknallten. Alles symbolisch, Straßentheater. Türken, die Silvester feiern wollten, berichteten von Morddrohungen schon vor dem Anschlag. In der Freitagspredigt, die das staatliche Präsidium für Religionsangelegenheiten, die Janet heißt das Teil, am Tag vor dem Anschlag veröffentlichte, hieß es, Neujahrsfeiern seien aus religiöser Sicht verboten und unvereinbar mit unseren Werten. Die Predigt verbreitete sich rasant in den sozialen Netzwerken. Sie wurde in über 80.000 Moscheen verlesen. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP fordert wegen der Predigt den Rücktritt des Chefs der Behörde. Erdogan und die AKP tragen zwar keine Schuld, keine direkte Schuld für das Attentat auf die Silvesterfeier im Nachtclub Rainer. Sie sind aber sehr wohl mitverantwortlich für das gesellschaftliche Klima, das sich gegen Andersgläubige und liberale Muslime richtet und damit auch dem Terrorismus den Boden bereitet. Du hast die Karten gelesen, stimmt's? Komm schon, sag mir meine Zukunft voraus. Du hast keine. We'll be right back. Am Ende der Sendung, fast schon, würde ich gerne ein bisschen über Barcelona sprechen. Es ist jetzt kein typischer Barcelona-Nachrichtenblock, sondern mehr so eine Ansammlung von Dingen, die so passiert sind die letzten Tage. Da ist erstmal die Kältewelle, die über Europa hereingebrochen ist und die zu Wochenanfang sogar mehrere Todesopfer durch Erfrieren in Südeuropa forderte. Die ging in Katalonien, zumindest hier in Barcelona, beinahe spurlos vorbei. Das ist zumindest mein Eindruck. Richtigen Frost gab es vor allem in den Pyrenäen. Aber hier in der Stadt, gegen Mittag, die letzten Tage, Werner, du hast das ja auch erlebt, da liefen die Leute in kurzen Ärmeln herum. Ja, stimmt, aber die Kältewelle kommt jetzt auch nach Barcelona ab übermorgen. Gut, verkaufsoffener Sonntag war am vergangenen 8. Januar. Damit begann auch die sogenannte Rebajas-Kampagne des Einzelhandels. Und die versuchen doch, das stark verarmte Volk zum Konsum zu animieren. Wir fragen uns nur, wie soll das gehen? In jedem Volkswirtschaftslehrbuch lässt sich nachlesen, dass ein Wirtschaftsaufschwung über den Konsum nur dann erfolgreich eingeleitet werden kann, wenn die Löhne steigen. Unsere Politiker versuchen es mit Lohnkürzungen und sie setzen weiter auf prekäre Beschäftigung, wollen aber gleichzeitig den Konsum anheizen. Verkehrte Welt. Thema Kurtaxe hier in Barcelona. Die katalanische Landesregierung hat angekündigt, diejenigen Hotels mit Bußgeldern zu belegen, die die Kurtaxe nicht zahlen oder diese mit falschen Angaben umgehen. 600 Euro Minimum soll das Strafgeld betragen. Ein paar Nachrichten aus dem Rathaus, da gibt es gute wie schlechte. Die Prekarisierung der Mittelschicht sei keine gute Nachricht, verkündete der stellvertretende Bürgermeister Gerardo Pisarello. Laut einer neuen Studie hat die Mittelschicht von 2014 bis heute um 2,7% abgenommen, von 46,8% der Bevölkerung auf 44,1%. Werner, du bist Rentner, die PP-Regierung wird dich demnächst weiter zur Kasse bitten, denn sie haben den alten Plan rausgeholt, die sogenannte Kofinanzierung. Die wird nämlich wieder aus der Mottenkiste geholt. Besser gestellte Rentner, und ich nehme an, das bist du auch, Rentner, die in Saus und Braus leben, ist ein kleiner Scherz von mir, sollen für Medikamente auf Rezept noch einen Extra-Bonus abdrücken. Was hältst du davon? Ja, sehr logisch aus der Sicht der Neoliberalen natürlich. Gleichzeitig tun sie uns die Rede, dass ja religiöserweise jedes Jahr um 0,25% erhöhen. Die Inflation beginnt jetzt zu steigen, nachdem sie sich jahrelang so plus ein bisschen über, ein bisschen unter Null bewegt hat. Also das wird unsere Kaufkraft auch beeinträchtigen. Also die Rentner und die anderen, die Löhne werden nicht erhöht oder minimal erhöht. Aber das ist ja nicht die einzige Art und Weise, den Konsum anzukurbeln. Geh doch einfach zur Bank und konsumiere mit Kredit. Das ist doch immer noch relativ billig, die Kredite. Weitere Barcelona-Nachrichten. Verkehrschaos herrschte am vergangenen Montag aufgrund von zwei Unfällen, bei denen jeweils eine Person von einem Nahverkehrszug überrollt wurde. Dadurch entstandene Wartezeiten und Staus auf U-Bahnhöfen und auch der Busverkehr von und in die Vororte Barcelonas war sehr stark betroffen. Das heißt, die Busse waren am frühen Nachmittag überfüllt. Ob es sich um Unfälle oder Selbstmorde handelte, erfuhr man aus den Medien natürlich nicht. Weitere Nachrichten. Die linkskatalanistische Partei CUP rief alle Bürgerinnen und Anhänger am Montag zu Krankenhausbesetzungen auf. Genauer gesagt, solle man leerstehende Krankenstationen in den Kliniken besetzen und deren Wiederaufnahme fordern. Besonders Notaufnahmestationen stehen in vielen Krankenhäusern Barcelonas vor dem Kollaps, weil in den letzten Jahren so viele Abteilungen weggekürzt oder privatisiert wurden. Neue Tourismusbusse, 10 gibt's davon. Bus Touristics wurden am Dienstag eingeweiht. Sie sind länger und größer als die bisherigen. Das Modell ist jetzt wie immer zweistöckig, aber es ist 14 Meter lang und hat 35% mehr Sitzkapazität. Diese Touribusse sollen auch weniger umweltschädlich sein, heißt es. Naja, dann kann man ja noch mehr Touristen nach Barcelona schleusen. Strompreiserhöhungen gibt es auch um 30% gegenüber dem Vorjahr, dem gleichen Zeitraum, Januar 2016, stehen jetzt an. Und warum so viele neue Tourismusbusse? Ja, mit Rekordziffern hat der Flughafen El Prat das alte Jahr 2016 abgeschlossen. 44,1 Millionen Fluggäste wurden durch oder nach Barcelona geschleust. Hauptfluglinien waren Vueling, Ryanair und EasyJet. 11% Zunahme ist bei internationalen Flügen zu verzeichnen. Jetzt ein paar gute Nachrichten. Eine tolle Nachricht kommt aus dem Bereich Kultur. Das Rathaus teilte mit, dass es das Gebäude, in dem das Theater Tantadantana ist, gekauft hat für 1,3 Millionen Euro. Es bestand nämlich die unmittelbare Gefahr, dass ein internationaler Spekulationsfonds sich das Gebäude in der Calle de les Flores nahe der Rambla de San Pau gekrallt hätte. Dies erklärte der Kulturstadtrat Jaume Collboni am Mittwoch. Damit ist indirekt auch das Theater gerettet, denn bei einem Kauf durch internationale Spekulanten wäre dem Theater direkt der Mietpreis dermaßen erhöht worden, dass sie hätten gehen können. Noch eine verrückte Situation gibt es. Die schwangere Bürgermeisterin Ada Colau, die demnächst Mutterschaftsurlaub nehmen wird, musste leider feststellen, dass es gesetzlich nicht möglich ist, ihre Stimme als gewählte Volksvertreterin im Stadtparlament zu delegieren. Das heißt, sie steht vor einem Dilemma. Nimmt sie ihr Recht als Mutter wahr, könnte sie bei wichtigen Abstimmungen ihre Partei BC en Comú schwächen. Verzichtet sie, wäre das ein verheerendes Zeichen ans Patriarchat, nämlich dass Frauen gefälligst arbeiten sollen, obwohl sie Babys haben, oder zu Hause bleiben, obwohl sie Arbeit haben. Und die letzte gute Nachricht, der Torre Akbar, der Akbar-Turm, das ist der Turm der Wasserwerke, wurde von einer privaten Wassergesellschaft damals gekauft und betrieben und aufgebaut. Die Wasserpreise wurden unglaublich erhöht. Die Wasserqualität wurde verschlechtert. Wir alle Barcelonesen leiden darunter. Aber jetzt wurde dieser Akbar-Turm für 142 Millionen an eine gewisse Merlin Properties verhökert. Und diese Merlin Properties wollte zuerst ein Hotel daraus machen. Es gab keine legale Handgabe, dieses Hotel zu verhindern von Seiten der Stadt, aber man hat die Angelegenheit so gelöst, indem man die Lizenzvergabe dermaßen verschleppt hat, dass der Investor entnervt aufgegeben hat und nun doch Büros daraus machen will. Meine Damen und Herren, wir beenden hiermit den Barcelona Nachrichtenblock. Es bleiben noch ein paar Minuten zum Thema Kultur. Knappe 10 Minuten bleiben uns noch im heutigen Niemandsland. Meine Damen und Herren, Sie hören eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 14. Januar 2017. Sonniger Tag hier im Zentrum von Barcelona. Heute etwas kühler. Werner, Kino. Kino, oder weil du gerade gesagt hast, uns bleiben noch ein paar Minuten für die Kulturtour. Kulturtour. Zum Thema Kultur gehört da auch dazu diese sogenannten Reality-Shows. Ich weiß gar nicht, wie man das hier oder in Deutschland sagt. Die Realities. Realities. Gehört das auch zur Kultur? Oder? Ja, klar. Okay. Fernsehkultur. Dann noch ein kleiner Hinweis, was wir hier in Europa vielleicht auch sehen können, wenn wir die ganz guten Antennen haben, diese paradiabolischen oder so. Reality-Show in USA. So ist ja unser geneigter Trump bekannt geworden und hat am Ende vielleicht deshalb die Wahlen gewonnen, weil der 14 Jahre lang so eine Reality-Show gemacht hat, El Aprendiz, der Lehrling, ist er da, dieser seriöse Unternehmer, da rumgetingelt in dieser Show und ist dann berühmt geworden durch seinen Ausdruck, wenn da jemand von diesen Konkursanten eliminiert wurde und so. You are fired. Also du fliegst raus auf die Straße. Ja. Das, als Unternehmer kommt ihm das ja leicht über die Lippen. Aber gut, jetzt wird er ja Präsident, kann also in dieser Reality-Show nicht weitermachen. Jetzt Folger gefunden für ihn, nämlich Schwarzenegger. Und der kann jetzt natürlich nicht sagen in Zukunft, you are fired, der wird jetzt sagen, you are terminated, der alte Terminator. Also das zur Kultur in USA oder weltweit und jetzt Film habe ich nicht hier, aber heute Abend gibt es ein sehr interessantes Dokumentarfilm. Tarajal, das Montandla Impunidad a la Frontera Sur. Also die Straflosigkeit an der Südgrenze demontieren. Das ist heute Abend im Kanal 33 um 23 Uhr. Da geht es um diesen Fall, wo vor drei Jahren eben die Guardia Civil, an der, auch da unten bei Ceuta, wo die mit Tränengas und Gummigeschossen auf Schwarzafrikaner geschossen haben, die an Land schwimmen wollten, statt sie einfach zu retten, ja. Und wie immer wurde die Sache auch versucht, zunächst zu vertuschen, alles abgestritten, aber schließlich wurde das Verfahren eingestellt. Und jetzt hat aber die Audiencia in Ceuta das wieder eröffnet, die also sagen, das Verfahren muss neu aufgenommen werden. Und also der, als war so ein ähnlicher Typ wie dieser Trillo, der Innenminister Fernandez Diaz, der auch vom Opus Dei, ja, der dort seine Guardia Civil-Kollegen in Schutz genommen hat. Und also selbst wenn die nicht geschossen hätten auf die Leute, die versucht haben, an Land zu schwimmen, hätten die trotzdem angeklagt werden müssen, einfach wegen unterlassener Hilfeleistung. Ja. Also gut, darum geht's heute Abend in diesem Dokumentarfilm im Kanal 33 um 23 Uhr. Ja, ich sage tschüss. Tschüss Werner, alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie werden ein schönes Wochenende haben. Werden Sie glücklich und hören Sie weiter Kontrabanda FM und hören Sie weiter Niemandsland, auch in diesem neuen Jahr 2017. Wir werden versuchen, Sie nicht nur zu informieren, sondern auch zu unterhalten und zu indoktrinieren. Im guten Sinne natürlich. Agur, tschüss. Und für alle, die uns nachts hören, jetzt ein Abschiedslied für die Nachtgeschöpfe. Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für Nachtvögel. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach hab Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und